Running Wild. Hörspiel nach einer Novelle von James Graham Ballard. Aus dem Englischen von Joachim Körber. Realisation Wittmann Zeitblom. Eins. Forensische Aufzeichnung von Dr. Richard Gravel, psychiatrischer Berater, Metropolitan Police. In Bangbourne Village kann die Zeit vorwärts oder rückwärts laufen. Die Bewohner haben Vergangenheit und Zukunft eliminiert und existieren allen Aktivitäten zum Trotz in einer ereignislosen, zivilisierten Welt. The Avenue Number 1, Julian Reed, 43, Aufsichtsratsvorsitzender Reed Investments, erschossen. Dr. Miriam Reed, 41, Hals-Nasen-Ohren-Spezialistin, erschossen. Zwei Töchter, Annabelle 16, Gail 15, beide entführt. The Avenue Number 2, Charles Ogilvie, 47, Versicherungsagent Lloyds, Ehrenvorsitzender des Pangbourne Polo Clubs, erschossen. Margaret Ogilvie, 42, erschossen. Ein Sohn, Jasper, 17, entführt. The Avenue Number 3, Roger Garfield, 42, Handelsbanker, erschossen. Sämtliche Ermittlungen des Pangbourne Massakers bestätigen, dass nicht ein einziger Erwachsener, der am Morgen des 25. Juni in der Anlage war, die mörderische halbe Stunde überlebte, die gegen 8.23 Uhr begann. Neben den 20 Bewohnern der 10 Häuser wurden auch die folgenden Mitglieder des Personals getötet. Die Haushälterinnen Margaret West, Jane Morse hier und Iris Neem, die Chauffeure John Collins, David Taylor und James Poole. Die Au-pair-Mädchen Crystal Water. Die exklusive Wohnanlage Pangbourne Village liegt in Berkshire, 30 Meilen westlich von London. Zu jedem der 10 Häuser gehört ein Swimmingpool, ein eigener Filmvorführraum und wahlweise eine Stallung. Kaufpreis je 3,5 Millionen Pfund. Erbaut von Cremlett Holdings Limited, garantiert seine Lage eine schnelle und direkte Verbindung. Sämtliche Bewohner von Pangbourne Village arbeiteten entweder in der City oder im Silicon Valley der Hightech-Computerfirmen entlang der M4. Kein Erwachsener, der am Morgen des 25. Juni in der Anlage war, überlebte die mörderische halbe Stunde, die gegen 8.23 Uhr begann. Erbaut von Camelot Holdings Limited, garantiert seine Lage eine schnelle und direkte Verbindung zum Heathrow Airport und der City of London. Die Bewohner leben separiert von den umliegenden Gemeinden, abgesehen von einer kleinen und handverlesenen Unterschicht von Chauffeuren, Haushälterinnen und Gärtnern, die die Anlage in ihrem makellosen Zustand erhalten. Die Kinder besuchen exklusive Privatschulen, luxuriös ausgestattete Sportclubs und haben Kontakt ausschließlich untereinander. Die gesamte 80.000 Quadratmeter große Anlage liegt videoüberwacht hinter hohen Mauern. Diese werden zusätzlich regelmäßig von professionellem Wachpersonal mit Hunden gesichert. Soeben erhalten wir die Meldung, dass in Pangbourne Village innerhalb weniger Minuten 32 Menschen getötet und 13 Kinder entführt worden sind. Die 80.000 Quadratmeter große Anlage wurde bis zu den Alle an den Ermittlungen beteiligten Polizisten stimmen darin überein, dass die Überwindung der Sicherheitseinrichtungen bemerkenswert und unerklärlich zu sein scheint. Mörderische halbe Stunde. Jüngste und teuerste einer ganzen Anzahl ähnlicher 25. August, wo anfangen? Es bleibt kaum noch Raum für auch nur eine einzige neue Hypothese. Unzählige Theorien werden wöchentlich vom Komitee des Innenministeriums aufgestellt. Der einsame Attentäter à la Michael Ryan in Hungerford? Geistesgestörte Mitglieder eines örtlichen Schützenclubs? Verdacht auf internationalen Terrorismus? Die Eltern haben sich gegenseitig gekillt? Die Hausangestellten als Racheengel? Besucher aus dem Weltraum, die auf der Suche nach jungen menschlichen Abkömmlingen die Eltern ermordet haben? Ein Nervengas im Versuchsstadium, das in der Gegend von Pangbourne fälschlicherweise aus einem Flugzeug der Royal Air Force oder US Air Force gefallen ist und Wahnsinn in einer Gruppe von Anwohnern ausgelöst hat. Mein Bericht damals über die Hungerford-Morde hat den offiziellen Stellen nicht gefallen. Dass man mich nun erneut hinzuzieht, ist kein Kompliment für mich. Es zeigt einfach nur das Unvermögen von Polizei, CID und den Geheimdiensten. Bisher ist praktisch nichts über Motive und Identität der Attentäter bekannt. Das immerhin hat der Staatssekretär des Innenministers heute Morgen zugegeben. Ich sage die Attentäter, Dr. Greville, aber vielleicht war es ja nur einer. Man sagte mir, ein Kampfsportfanatiker hätte es erledigen können. Und was den Aufenthaltsort der Waisenkinder betrifft, die sind durch irgendein Fenster in Raum und Zeit verschwunden. Keine Lösegeldforderung, keine Drohung, sie zu töten. Ich denke, wir sollten trotzdem davon ausgehen, dass sie noch am Leben sind. Ach ja? Um ehrlich zu sein, Doktor, mir wäre lieber, wenn sie von nichts ausgehen würden. Darum habe ich sie hergebeten. Aus irgendeinem Grund fallen mir die bequemen Sitze des Vorführraums in Whitehall ein. Könnte ich mir das Polizeivideo nochmal ansehen? Das Polizeivideo? Einverstanden. Aber es ist ziemlich abstoßendes Zeug, Doktor. Obwohl, nach Hungerford nehme ich an, ist das genau das Richtige für Sie. Sir. Zwei. Das Polizeivideo, Vorführraum, Whitehall. Wie Millionen anderer Fernsehzuschauer kenne ich ausgewählte Ausschnitte des Videos bereits von zahllosen Dokumentationen. Ich rechne nicht mit überraschenden Erkenntnissen. Der Film wird etwa 28 Minuten dauern. Er wurde am Vormittag des 25. Juni, etwa 3 Stunden nach dem Mord, von Mitarbeitern des CID aufgenommen. Der Film beginnt am Torhaus, dem Zugang zur Anlage. Hier, das Emblem des privaten Wachdienstes ist deutlich neben dem Besuchermikrofon zu erkennen. Aber der Wachmann, der normalerweise am Fenster sitzt, ist nicht zu sehen. Man hat ihn auf dem Boden liegend gefunden, unter einer Reihe von rauschenden Videomonitoren. Jemand hatte die Kabel der Überwachungskameras durchgeschnitten, die überall in der Anlage installiert sind. Officer Turner hatte eindeutig keine Zeit mehr, nach dem Telefon zu greifen. Er liegt mit gefesselten Armen in einem bizarren Apparat aus Seilen und Bambusstäben. Sein Hals wird von ein paar federgespannten Tastzirkeln aus Stahl festgehalten. Als hätte er einen Drachen bauen wollen und sich darin verfangen. Selbst stranguliert. Während er versucht hat, Arme und Beine zu befreien, hat sich die doppelte Schlinge um seinen Hals zugezogen. Das hier ist The Avenue, die zentrale Zufahrtsallee zur Anlage. Hübsche Häuser, prachtvolle Vorgärten, Zierhecken, Natursteinmauern, mit Draht umspannt, eine antiseptische Atmosphäre, keine Spur von Schmutz oder Unordnung. 13 Kinder haben in diesen Häusern gewohnt. Aber ich kann sie mir nur schwer beim Spielen vorstellen. Der Mercedes der Familie Garfield. Roger Garfield, ein Handelsbanker, Mitte 50, sitzt auf der Rückbank. Er hat den Kopf an den seitlichen Lautsprecher der Stereoanlage gelehnt. Es sieht aus, als könnte er immer noch zuhören. Zweimal in die Brust geschossen worden. Überraschenderweise hat er keine Hosen an. Die blutigen Fußabdrücke, die aus dem Haus führen, sprechen dafür, dass er schon im Haus angeschossen worden ist. Irgendwie ist es ihm gelungen, nach unten zu laufen und in sein Auto zu flüchten. Aber der Mercedes ist nicht weggefahren. Nein, man hat Mr. Poole, den Chauffeur, mit dem Gesicht nach unten neben der Eingangstür gefunden, in einem Beet Canna mit orangefarbenen Blüten. Und im Haus? Ja, warten Sie. Gleich. Die Zimmer sind überladen mit Chinoiserie. Überraschenderweise ist nichts zu Bruch gegangen. Die Garfields sind mehrfach noch im Salon liegt unter dem Kaminsims aus Marmor ein Frauenkörper. Der Ming-Dynastie. Die Tote ist Mrs. West, die Haushälterin. Erschossen? Sie war gerade beim Staubwischen. Oben im Badezimmer liegt eine hübsche Frau, Ende 40, zusammengesackt an der Glastür der Duschkabine. Das hier ist Mrs. Garfield. Ihre gelbe Zahnbürste hält sie noch in der Hand. Pistole geschossen worden. Von Alexander, ihrem 16-jährigen Sohn, fehlt jede Spur. Abgesehen von den Abdrücken, die Alexanders Schuhsohlen im Blut seiner Mutter auf den Badfliesen hinterlassen haben. Und das ist das Haus des Grundstücksmagnaten Reed, The Avenue Nummer 1. Mr. und Mrs. Reed sitzen in ihrem Esszimmer. An beiden Enden des lackierten Tisches zurückgelehnt auf ihren Stühlen. Sie scheinen überwältigt von dem, was sie sich aufgebaut haben. Ruhe und Wohlstand. Und hier das von Gropius inspirierte Haus der Wintertons. Diese Abfolge von Eingängen, Toten und Ausgängen gleicht einer albtraumhaften Ausstellung, die niemals zu Ende gehen wird. 32 Menschen gestorben. Man hat sie in ihren Betten erschossen, in ihren Duschkabinen erstochen, in ihren Badewannen. Am Ende des Films fällt mir auf, wie seltsam unberührt Pangborn Village von diesem Tag des Todes geblieben ist. Die Besitzer der Grundstücke dieser eleganten Anlage sind mit geringstmöglichem Schaden an ihren Häusern beseitigt worden. Die Fassaden des professionellen Lebens der oberen Mittelschicht scheinen ihre solideste und beständigste Substanz zu sein. Sobald die Vorgänge um diesen Massmord geklärt sein werden, wird eine neue Besetzung von Bewohnern für diese stillen Salons rekrutiert. Irgendwie bekommt mich beim Gedanken an diese Neuankömmlinge ein leichtes Frösteln. Ich verlasse den Vorführraum und trete in den Verkehrslärm des abendlichen Whitehall hinaus. Drei. Institut für Psychiatrie. Die Bewohner, die vermissten Kinder. Da ich mein zentrales Nervensystem mit dem Polizeivideo offenbar überbeansprucht habe, versuche ich mich zu beruhigen, indem ich die detaillierten Dossiers studiere, die die Sonderkommission über die Opfer zusammengestellt hat. Dokumente aus den Leben Hochbegabter, die ein so brutales Ende gefunden haben. Obwohl die Hintergründe der Leben dieser ermordeten Männer und Frauen gründlich untersucht worden sind, ist es bislang nicht gelungen, einen gemeinsamen Faktor zu finden, der die Ursache für das Massaker gewesen sein könnte. Ebenso sind sämtliche Versuche, etwas über den Verbleib der 13 Kinder herauszufinden, trotz Großfahndung gescheitert. Eine Gruppe aufmerksamer und freundlicher Heranwachsender lächelt mich aus Klassen- und Urlaubsfotos heraus an. Zeugenaussagen der Hausbediensteten, die an jenem 25. Juni ihren freien Tag hatten, bestätigen, dass diese Kinder aufgeklärte und liebevolle Eltern hatten. Diese Leute sind jederzeit für ihre liberalen und humanen Wertvorstellungen eingetreten. Auf Kosten ihres eigenen gesellschaftlichen Lebens haben sie viel Zeit mit ihren Kindern verbracht. Sie haben zusammen mit ihnen Aktivitäten in Freizeitclubs, Discoabende und so weiter organisiert. Die hervorragenden schulischen Leistungen der Kinder zeugen von einem stressfreien Zuhause. Etwas Einmaliges, sehr Merkwürdiges ist in Pangburn Village passiert. Mir wird klar, dass ich die Wohnanlage selbst besuchen muss. Vier. Die Anlage vom Pangburn Village, 29. August. Seit den Morden sind 2 Monate vergangen, aber das öffentliche Interesse steigt immer noch weiter, angeheizt von den Medien. Durch gut 200 Schaulustige hindurch verschafft mir Sergeant Payne vom CID Reading mühsam Zutritt zur Anlage. Ich treffe meine Entscheidung willkürlich, das Haus der Millers, The Avenue Number 4. Als Sergeant Payne die Schlüssel sucht, bemerke ich die Überwachungskamera, die auf einen Laternenpfahl im Art Nouveau-Stil montiert ist. So eine muss ich mir für mein Haus in Peckham zulegen. Ist nützlich, so eine Kamera? Nicht nützlich genug. Ja? Wahrscheinlich. Und vielleicht auch ein bisschen nervtötend, ständig vor diesen Linsen zu leben. Die Anlage ist eine Festung. Oder ein Gefängnis. Payne stößt unbeeindruckt von den Kameras die Tür für mich auf. Hunde und Kameras halten Leute draußen, aber sie halten sie auch drinnen. Allerdings, ein ziemlich komfortables Gefängnis. Wir betreten das Haus, stilvoll möblierte Schlafzimmer. Der Wohnbereich des Jungen ist eine Art Suite mit eigenem Bade- und Medienzimmer. Das war sicher ein glückliches Kind. Payne lächelt durch nikotinverfärbte Zähne. Bei der ganzen Ausrüstung hier wäre alles andere auch ein Verbrechen gewesen. So übertrieben ist es jetzt auch wieder nicht, Sergeant. Es gibt eben keine Schrottspielsachen. Das ist alles sehr sensibel. Sensibel. Pangburn Village ist sehr sensibel und sehr, sehr zivilisiert. Im Fitnessraum im Keller, wo Millers Frau auf ihrem Hometrainer gestorben ist, liegt ein Terminplaner mit den gemeinsamen Aktivitäten. Kreativwettbewerbe in der Schule, über die man sich unterhält eine Stunde nach dem Essen, um über Internetseiten von beiderseitigem Interesse zu diskutieren. Das erlebnispädagogische Programmangebot im Sportclub, an dem die Eltern teilgenommen haben. Die nächste Runde des Tennis-Outdoor-Turniers von Pangburn. Väter mit Töchtern, Mütter mit Söhnen. Kaum eine Minute im Leben der Kinder, die nicht verplant worden ist. So funktioniert Fortschritt, Sergeant. Viel lernen, früh lernen, pädagogisch perfektionierte Kindheit. Schon mal gehört? Payne wendet sich sichtbar angeekelt ab und wir gehen hoch ins Badezimmer der Millers. Hier ist ein Mann vermutlich vor den Augen seiner Kinder durch einen Stromschlag und einen Messerstich getötet worden. Glücklicherweise haben die Spezialisten der Spurensicherung ihre Arbeit beendet und jede Spur der Morde entfernt. Ohne nachzudenken greife ich mir den Stecker eines Föhns, der neben dem Waschbecken hängt, und schalte ihn ein. Ein warmer Luftstrom auf meinem Gesicht, ein leises Summen. Der Rauch von Paynes Zigarette wirbelt um uns herum, so wie am Morgen des 25. Juni der Wasserdampf. Die Wandspiegel, die vom Boden bis zur Decke reichen, vervielfachen unser Bild. Wer immer Miller von seinem Elend erlöst hat, hat endlose Reflexionen von sich selbst gesehen. Bis in alle Ewigkeit. Durch Korridore mit rotem Konfetti, eine wahre Bluthochzeit. 5. Das Maxted House. Wir beginnen unseren Rundgang im Erdgeschoss. Die Maxteds sind die beiden Opfer, die ich vor ein paar Jahren zufällig bei einer Konferenz in Stockholm selbst kennengelernt habe. Ihr aalglattes, diskretes Gerede über Gestalt und menschliches Potenzial erinnerte mich unangenehm an die Scientologen, bei denen dasselbe beruhigende Gebaren kaltschnäuzige Profitgier mit Halsleeren maskiert. Wissen Sie, Sergeant, die Häuser anderer Leute kommen einem immer ein bisschen komisch vor, aber die hier sind wirklich seltsam. Nicht seltsamer als einige andere, die ich schon gesehen habe. Ich meine, sie sind sich so ähnlich. Ja, hier, dieselben freundlichen Erinnerungen an Hausaufgaben, dieselben empfohlenen Internetseiten und Lesetipps, wie im Millerhaus. Man tut alles für die Zukunft seiner Kinder. Hier werden geordnete Leben geführt. Ja. Zum Beispiel Jeremys Schlafzimmer hier. Computer, Surfbrett, Schwimmtrophäen, eine Reihe von Pokalen. Er muss Meilen in dem Schwimmbad da unten zurückgelegt haben. Aber Jeremy war der Bettnässer, richtig? Möglicherweise wussten seine Eltern die Leistung nicht zu schätzen. Sie wussten sie zu schätzen, sogar andauernd. Payne geht zur Computertastatur, tippt einen einfachen Code ein. Ein Memo vom 17. Mai erscheint auf dem Bildschirm. Heute 47 Längen. Gut gemacht, Jeremy. Mein Gott. Die Eltern waren mit den Schlafzimmern ihrer Kinder verkabelt. Man sitzt hier, macht seine Hausaufgaben und plötzlich piept der Computer. Gut gemacht, Jeremy. Das nenne ich sorgfältige Kontrolle. Viel lernen? Früh lernen, Doktor. Well done, Jeremy. Ich öffne eine Schranktür. Wasserski, CDs, Taschenbücher. Unter einem Haufen Schwimmkappen. Ein Stapel Hochglanzmagazine. Wow. Schauen Sie mal hier, Sergeant. Playboy. Der erste Riss in der Fassade? Das würde ich nicht sagen, Sir. Natürlich nicht. Was wäre normaler für einen 17-Jährigen, der sich das Bettnässen noch nicht abgewöhnt hat? Die Maxteds waren aufgeklärte Leute. Das wusste auch Jeremy. Die Playboys war eine gute Tarnung. Wenn Sie die richtigen Pornos wollen, dann sehen Sie darunter nach. Ich nehme die Playboys heraus und finde darunter Guns and Ammo, Commando Small Arms, The Rifleman und Combat Weapons of the Waffen-SS. Viele Seiten mit sorgfältigen Anmerkungen versehen. Es fehlen Bestellcoupons. Er schaltet den Fernseher auf dem Nachttisch ein. Das ist Ihr privates Programm, Doktor. Der Bildschirm zeigt die Straße vor dem Fenster. Das Haus hier ist mit den Monitoren am Torhaus verbunden. Jedes Haus in Pengburn. Hier wird nicht mehr fremdgegangen. Ein herzliches, freundliches Alcatraz. Und stellen sich die Kinder vor. Schwimmen um 8, Frühstück um 8:30, Bogenschießen 3D, Animationsworkshop, mach dies, mach das. Gemeinsam die Wiederholung von Blauer Planet auf DVD ansehen. Gut gemacht, Jeremy. Das einzig Überraschende an diesen Leuten ist, dass sie die Zeit gefunden haben, sich ermorden zu lassen. Es ist erstaunlich, dass die Killer alle Bewohner angetroffen haben. Vielleicht hatten sie einen Termin vereinbart. Ein Samstagvormittag im Juni? Wieso war niemand im Urlaub? Warum waren alle hier, alle Erwachsenen, alle Kinder? In den Tagebüchern und Terminplanern steht nichts Besonderes. Training im Sportzentrum, der Besuch eines Filmproduzenten, der einen Film über Pengburn Village drehen wollte, die Wiederholung einer Panoramasendung über den Bürgerkrieg in Libyen, die sich die Eltern mit ihren Kindern ansehen wollten und ist doch nichts. Und die Disco am Abend. Vielleicht hatten die Kinder ja eine Überraschung geplant. Was immer das war, die Killer haben Wind davon bekommen, richtig? Deshalb konnten sie die Morde bis in die letzte Einzelheit planen und wussten genau, wo alle sein würden. Eins steht für mich fest, Sergeant. Die Killer kannten sich hier aus. Sehr genau sogar. Jede Treppe, jeden Whirlpool, jedes Sprungbrett, die Schalter, alle Alarmanlagen und jede Steckdose. Aber das ist ja auch kein Wunder nach all den Jahren. Nach all den Jahren? Wollen Sie damit sagen? Das ist nur so ein Gedanke, aber der ist nicht besonders populär. Populär, nicht populär, damit komme ich klar, Sergeant Payne. Payne steht auf und will gerade antworten, als er plötzlich interessiert in Richtung Fenster schaut. Im selben Moment betritt ein uniformierter Inspektor den Raum. Dr. Gravel, wir haben das Mädchen der Millers. Sechs. Institut für Psychiatrie. Im Verlauf der nächsten Woche bleibe ich in meinem Sprechzimmer. Ich empfange Patienten, die ich vorübergehend vernachlässigt habe und versuche, den Kopf unten zu halten. Die 8-jährige Marion Miller war in den frühen Morgenstunden des 29. August in einem Förderkorb für Nachtpost auf Bahnsteig 7 der Waterloo Railway Station entdeckt worden. Wie Marion Miller ihren Entführern entkommen konnte und wo sich die anderen Ist Marion Miller entkommen oder ist sie das erste Kind, das von den Entführern freigelassen worden ist? Das 8-jährige Mädchen war nicht in der Lage, seinen Namen zu nennen. Wann wird diese Frage beantwortet? Der Förderkorb, in dem man sie gefunden hatte, enthielt Post aus der Gegend um Canterbury. Der Zugbegleiter Frank Evans fand das zitternde und nahezu bewusstlose Kind kurz nach seinem Dienstantritt. Ihr blondes Haar war verfilzt, sie hatte ein schmutziges Baumwollkleid an. Wie Marion Miller ihren Entführern entkommen konnte und wo sich die anderen 12 Kinder aktuell befinden, darüber möglicherweise eine Gruppe irregeleiteter hoher Kirchenmänner in Opposition zu Liberalen. Marions Kleid war mit einer populären Waschmittelmarke gewaschen worden, die speziell für eine Gegend mit weichem Wasser in Wales. Das gut genährte Mädchen wurde den Beamten der lokalen Metropolitan Police übergeben. Das 8-jährige Mädchen war nicht in der Lage, seinen Namen zu nennen. Der Förderkorb, in dem man Marion gefunden hat, enthielt Post aus der Gegend von Canterbury. Bei der Untersuchung der Kleidung wurde jedoch festgestellt, dass ihr Baumwollkleid, das sie zu diesem Zeitpunkt trug, aus dem Luxuskaufhaus Harrods stammt. Als besonders wichtig schätzt die Polizei die Flecken an der Taille des Kleides ein, die in etwa dem Muster der rechten und linken Hand des Mädchens entsprechen. Eine Analyse der vorhandenen Spuren ergab, dass es sich um das Blut ihres ermordeten Vaters, David Miller, handelt. Der lokalen Metropolitan Police übergeben. Dort vermutete man zuerst, dass es sich um eine Ausweichung sahen medizinische und fotografische Unterlagen sowie eine Identifizierung durch beide großen möglicherweise eine Gruppe irregeleiteter hoher Kirchenmänner. Ist Marion Miller entkommen oder ist sie das erste Kind, das von den Entführern verschwand, wird diese Frage beantwortet. Als die Polizei eintraf, seinen Namen zu nennen. Wann wird diese Frage beantwortet werden? Für die ermittelnden Behörden ist Marion Miller derzeit leider keine große Hilfe. Das Mädchen, das sich laut Auskunft des behandelnden Arztes im Zustand irreversibler Katatonie befindet, liegt streng abgeschirmt in der Kinderklinik an der Great Ormond Street. Wir behandeln sie mit Beruhigungsmitteln und ernähren sie künstlich. Aber dass sie zeitnah wieder aus ihrer autistischen Zurückgezogenheit herausfinden wird, ist leider nicht besonders wahrscheinlich. Ich bitte um Erlaubnis, das Mädchen besuchen zu dürfen und lege einen knappen Bericht über meinen Besuch in Pangburn bei. In diesem weise ich auf einige merkwürdige Eigenheiten hin, wie zum Beispiel eine verstümmelte Ausgabe von Piagets klassischem Text über Kindererziehung. Erst nach ein paar Tagen und mehrmaligem Insistieren erhalte ich die freundliche Antwort. Dr. Gravel, ich muss Ihr Gesuch leider ablehnen und Sie darüber hinaus bitten, Ihre Untersuchungen zu unterbrechen. Um mir die Zeit zu vertreiben, sehe ich mir eine der vielen Fernsehdokumentationen über die Tragödie an. Marion liegt in ihrem Bett. Ihre Fäuste sind geballt, ihr Kopf ist zur Seite gedreht. Eine ältere Frau, die Großmutter mütterlicherseits, wird von einer Schwester zum Bett geführt. Sie lächelt ihrer Enkelin zaghaft zu, während die Schwester das Mädchen zwingt, ihr den Kopf zuzuwenden. Nachdem Marion Miller ihre Großmutter eine Weile betrachtet, macht sie mit der Hand eine Geste. Laut Experten genau die Abfolge von Bewegungen des Handgelenks, mit denen man ein Einsteckschloss öffnen kann. Gleichzeitig hebt sie eine Hand zur Stirn, als wollte sie einen Schlag abwehren. Das Kind verkrampft den Mund ängstlich. Es fletscht die zusammengebissenen Zähne und öffnet die Lippen zu einer hässlichen Grimasse, während ihre Schneidezähne im Licht der Kamera glänzen. Ich sehe in die gequälten und verzweifelten Augen dieses Waisenkindes und begreife in diesem Moment, dass ich mindestens einen der Mörder von Pangburn identifiziert habe. 7. Rückkehr nach Pangburn Village, 17. Oktober. Sergeant Payne erwartet mich am Torhaus. Er hat die Schlüssel des Miller-Hauses bereits in der Hand. Das Elternschlafzimmer, mehr müssen wir nicht sehen. Ausgezeichnet, Doktor. Ich ziehe den Duschvorhang zurück und drehe die Wasserhähne auf. Also, Sergeant, Sie haben den Fernsehfilm über Marion Miller gesehen, die offenbar eine Tür aufschließt, um zu fliehen. Geflohen ist sie tatsächlich, aber sie hat keinen Schlüssel umgedreht. Zum ersten Mal bin ich Payne einen Schritt voraus. Er beobachtet mich argwöhnisch, als ich einen Föhn in die rechte und den Stecker in die linke Hand nehme. Gehen wir davon aus, dass Mr. Miller an jedem Samstagvormittag ein Bad genommen hat. Marion und ihr Bruder kommen zu ihm herein. Vielleicht bitten sie um einen speziellen Gefallen. Die letzte Chance für Papa, sein Leben zu retten. Aber Sie kennen die Antwort schon vorher. Doktor, das sind doch jetzt alles Spekulationen. Ja, einverstanden. Aber in einem bin ich mir sicher. Marion hat den Föhn genommen und den Stecker in die Steckdose gesteckt. Drehen, drücken, wieder drehen. Ich mache die Bewegungen, die das verstörte Kind so berühmt gemacht haben. Pech für den Vater, dass diese kindersicheren Steckdosen nicht kindersicher genug sind. Der Luftstrom weht ihr den Pony ins Gesicht, sie fegt die Haare mit der rechten Hand beiseite. Ich mache die zweite Geste, die wir im Film gesehen haben, und streiche mir die wenigen Haare aus meiner Stirn. Dann trete ich zurück und werfe den Föhn in die Wanne. Ein heftiges Zischen, gedämpfte Blitze tanzen am Wannenrand entlang. Die Spiegel leuchten hell auf. Erhitzte Wasserspritzer treffen uns und werden bis zur Decke geschleudert. Als die Sicherung durchbrennt, liegt der Föhn träge im schäumenden Wasser. Haben Sie das Zischen gehört, Sergeant? Ein Geräusch, das das arme Kind nie vergessen wird. Ja. Wahrscheinlich ist es sogar das Letzte, woran sie sich erinnern kann. Ich dachte mir schon, dass sie kein Schloss öffnet. Natürlich nicht. Warum hätte das ein Trauma bei ihr bewirken sollen? Nur eine extreme Krise konnte sich so tief in ihr Gehirn einbrennen. Der Entschluss, ihren Vater zu töten? Genau. Obwohl ich nicht glaube, dass sie ihn getötet hat. Sie hatte ihn mit dem Föhn gelähmt. Und ihr Bruder hat mit dem Küchenmesser den Rest erledigt. Doktor, Sie denken, die beiden hatten den Mord geplant? Alle Morde in Pangburn Village waren geplant. Das wissen Sie doch schon seit meinem ersten Besuch hier, Sergeant. Wir stehen im Tropfen und Bad, von endlosen Bildern unserer selbst umgeben und hören den letzten Rest des Wassers durchs Haus abfließen. Das führt dann aber zu einer anderen Frage, Doktor. Es klingt abartig, es gibt keinen Beweis. Womöglich finden wir auch keinen. Trotzdem bin ich mir sicher, dass die Eltern von Pangburn von ihren eigenen Kindern getötet worden sind. Ein 8-jähriges Mädchen und ihr 13 Jahre alter Bruder, ich meine, sie werden viel Spaß haben, wenn sie damit an die Öffentlichkeit gehen. Möglich, Sergeant, aber ich bin sicher, dass Robin und Mary Miller der Schlüssel zu allem sind. Und wo sind die Kinder jetzt? Ich würde sagen, sie sitzen es in einem ruhigen Farmhaus in der hintersten Ecke von Wales oder Schottland aus. Tja, und wir werden wahrscheinlich nie wieder von ihnen hören. Doch. Wir werden wieder von Ihnen hören, Sergeant. Ein Tyrannenmord führt zum nächsten. Es gibt keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch, keine Strafaktion. Die Eltern haben nie eine Hand gegen die Kinder erhoben. Sergeant Payne, die Kinder von Pangburn haben nicht gegen Hass und Grausamkeit rebelliert. Sie haben gegen die Diktatur der Güte rebelliert. Sie haben getötet, um sich zu befreien. 8. Archiv im Reading Police Headquarter. Beweise. Ich will Ihnen diese Aufnahmen zeigen, Doktor. Die nächsten Tage verbringe ich fast ausschließlich in Sergeant Paynes Gesellschaft. Sie stammen von der Kamera am Torhaus. Ich stelle detailliert unsere Anklage gegen die Kinder von Pangburn Village zusammen. Die letzte Sequenz, bevor das System sabotiert wurde. Eine Anklage, die alles in Frage stellt, was dem konventionellen, gesunden Menschenverstand lieb und teuer ist. Das ist das Miller-Haus, es ist 8.19 Uhr und die Millers sind bereit für einen weiteren erfüllten und erfolgreichen Tag. Ich ignoriere die Bemerkung und folge dem Film. Das Haus in Nahaufnahme, Fenster von Wohn- und Esszimmer. Man kann die unberührten Möbel erkennen und sogar eine Uhr auf dem Kamin. 8.20 Uhr. Keine Attentäter, die auf ein Signal warten. Bisschen Geduld, Doktor. Die Kamera gleitet an den Fenstern des Arbeitszimmers entlang. Der dunkle Hintergrund der Bücherregale verbirgt das Innere. Ein Wechselspiel von Licht und Schatten. Halt, Sergeant. Haben Sie es gesehen, Doktor? Gut. Payne vergrößert den Ausschnitt. Das Bild eines Kindes. Auf einem Stuhl am Fenster, ein knappes, verkniffenes Lächeln auf ihren Lippen. Es ist Marion Miller. Dahinter ihr Bruder Robin. Ihr Blick ist auf eins der Häuser auf der anderen Straßenseite gerichtet. Vielleicht haben Sie etwas gesehen, Sergeant, und versuchen die anderen zu warnen. Im Gegenteil. Dieses kleine Paar hier gibt den Startschuss. Sehen Sie mal genau hin, Doktor. Das lächelnde Mädchen hebt den Arm. Achten Sie mal auf das Kleid. Handabdrücke, Sergeant. Und die waren noch da, als sie in Waterloo Station gefunden wurde. Dieselbe Blutgruppe wie die ihres Vaters. Die beiden sehen hinüber zum Fenster von Annabelle Reeds Schlafzimmer. Die wiederum die Nachricht weitergibt. Fernseh- und Telefonkabel werden durchgeschnitten, die Bildschirme erlöschen, die Killermaschine springt an. Da hat sie sich also die Finger abgewischt. Wie will Scotland Yard das erklären? Gar nicht. Sie werden sagen, der Junge und das Mädchen wurden im Arbeitszimmer eingeschlossen und wollten Hilfe holen. Mein Gott. Sie lächelt. Ein eiskaltes Lächeln. Aber ein Lächeln. Sichten wir den Rest des Materials, Sergeant. 9. Archiv im Reading Police Headquarter. Kinderprofile. Bei der Auswertung der Tagebücher und Videos ergibt sich zunächst das Bild einer Gruppe liebenswerter und begabter junger Leute, erfolgreich in der Schule, mit einem breiten Spektrum an Outdoor-Aktivitäten. Im Laufe des vergangenen Jahres lässt ihr Interesse an Sport plötzlich nach. Und die Kinder konzentrieren sich mehr auf den häuslichen Bereich. Dabei fällt mir auf, dass alle Aktivitäten der Kinder mit Flucht zu tun haben. Mit Flucht und mit einer verzweifelten Sehnsucht nach echter Emotion. Etwas, das im Leben in Pangburn Village weder bei ihnen noch bei ihren Eltern nötig war. Gail und Annabel Reed schreiben ein fiktives Tagebuch über das Leben vornehmer viktorianischer Familien. Ein bisschen wie Jane Austen, aber erstaunlich offen in der Schilderung sexueller Handlungen. Zwei der reizenden und wohlerzogenen Töchter werden zu Prostituierten und erfüllen das Verlangen der anderen Familienmitglieder. Gleich welchen Alters oder Geschlechts. Die pornografischen Aspekte werden aber nur oberflächlich skizziert. Im Vordergrund stehen die ungezügelten Emotionen, die sexuelle Leidenschaft auslöst. Andrew Sest, ein begeisterter Hacker, versucht über Fernsehsatelliten mit intelligenten Lebensformen in benachbarten Galaxien Verbindung aufzunehmen. Der 15-jährige Roger Sterling gibt eine private Zeitung mit dem seltsamen Namen Pangburn Schmerz heraus. Auflage 13 Exemplare. In reißerischem Boulevardstil präsentiert er ausschließlich langweilige Nachrichten. Ein Ei kocht 3 Minuten. Die Treppe führt in den ersten Stock. In 2 der Schlagzeilen. Graham Limington gibt Radio Free Pangburn heraus, ein Programm auf Audiokassette in 6 Ausgaben. Dabei handelt es sich um eine Abfolge willkürlicher Geräusche, hauptsächlich mein eigenes Atmen, dazwischen lange Pausen der Stille. Amanda Limington und Jasper Ogilvy dokumentierten das tägliche Leben in Pangburn Village auf Video. Es zeigt die Eltern beim Essen und wie sie ihre Autos einparken. Der Kommentar ist herzlich und liebevoll. Sanfter Spott auf Kosten der Eltern wird deutlich. Die Kamera zeigt Mrs. Sterling, der einen Sprung in den Pool missglückt, Mr. Garfield, dem sein Cocktail-Shaker aus der Hand fällt. Ausschnitte des Films wurden den Eltern gezeigt und häufig Besuchern vorgeführt. Die endgültige Version, die heimlich unter den Kindern kursierte, ist allerdings ein wenig anders. Sie ist mit denselben gutmütigen Kommentaren versehen, aber Jasper und Amanda montieren Material aus Fernsehnachrichten hinein. Autounfälle, elektrische Stühle, Massengräber in Konzentrationslagern. Sie hatten offenbar damit begonnen, den Wahnsinn als Möglichkeit zu begreifen, Freiheit zu erlangen. Sagen Sie, Sergeant, könnten Sie mir eine offizielle Version des Videos besorgen? Ohne die Autounfälle und elektrischen Stühle. 10, Ministerium des Inneren, Marsham Street, Büro des Staatssekretärs. Hier, das Protokoll der Einvernahme von Dr. Gravel. Am frühen Nachmittag des 4. November fuhr ich zur Kinderklinik an der Great Ormond Street. Ich hatte eine DVD über Pangburn Village bei mir, die ich der 8-jährigen Marion Miller vorspielen wollte. Ich vermutete, dass sie sämtliche Erinnerungen an die Tage vor dem Massaker und die Ermordung ihrer Eltern verdrängt hatte. Nachdem ich mich vor den Polizisten ausgewiesen hatte, betrat ich das Krankenzimmer. Eine junge Schwester, die, wie sich später herausstellte, Doreen Carter, Beamtin der Sonderkommission war, saß am Bett des Mädchens und legte ein Puzzle auf einem Metalltablett. Das Kind machte einen stark regressiven Eindruck auf mich, lispelte und murmelte, ohne uns wahrzunehmen, wie eine 3-Jährige. Schau, Marion, der Doktor hat dir einen Film mitgebracht. Ich schiebe die DVD in den Player, als plötzlich Lärm auf dem Flur zu hören ist. Die Tür wird aufgestoßen, dann geht alles sehr schnell. Der zur Bewachung postierte Polizist betritt rückwärts das Zimmer und will gerade seine Waffe ziehen, als 2 Schüsse fallen. Der Polizist bricht zusammen und ich sehe hinter ihm 2 kleinwüchsige Gestalten in weißen Kitteln mit Gesichtsmasken im Türrahmen. Sie halten automatische Pistolen in ihren Händen, die sie in Richtung Marions Bett richten. Ich mache einen Schritt vorwärts, um sie zu schützen. Aber einer der beiden bückt sich bereits und hebt Marion aus ihrem Bett. Der andere hat die Maske abgenommen und geht zum Fenster. Er schaut kurz zur Straße hinunter. In diesem Moment sehe ich einen Revolver in der rechten Hand der Krankenschwester. Es fallen weitere Schüsse. Die an beiden Armen verwundete Krankenschwester lässt die Waffe auf den Boden und duckt sich unter das Bett. Die 2 Entführer fliehen mit dem Kind. An der Tür feuern sie einen letzten Schuss in meine Richtung ab. Ich erkenne sie als Annabel Reed und Mark Sanger aus Pangburn Village. Gezeichnet Dr. Richard Gravel. 11. Ministerium des Inneren. Die identifizierten Mörder. Und deshalb gehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der ganze Überfall nicht länger als 20 Sekunden gedauert hat. Innerhalb dieses Zeitraums wurde ein Polizist getötet und eine Spezialistin des Sonderkommandos schwer verletzt. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen, um diese bestialische Tat aufzuklären und mit brutalstmöglicher Härte gegen die Attentäter vorgehen. Gibt es da neue Erkenntnisse? Da gibt es neue Erkenntnisse. Sowohl meine Behörde als auch Scotland Yard gehen davon aus, dass es sich bei der Entführung in Wahrheit um eine verkappte Hinrichtung handelt. Es ist leider sehr wahrscheinlich, dass das Mädchen inzwischen von der Bande getötet wurde, um einem weiteren Fluchtversuch zuvorzukommen. Danke. Meine Vermutung, dass zwei der Kinder von Pengburn für die Entführung verantwortlich sein könnten, stößt auf heftigen Widerstand. Dr. Greville, es wurde bereits zu viel emotionales Kapital in diese Idee der 13 Waisenkinder investiert. Aber Annabel Reed und Mark Sanger sind mehrfach identifiziert worden. Von mir, der Soko-Beamtin, von Schwestern und Ärzten. Das weiß ich. Und was Marion betrifft, ich bin überzeugt, dass sie am Leben gelassen wurde. Fanatismus dieser Art wurzelt in vollkommener Einheit. Es tut mir leid, Doktor. Aber... Es tut mir leid. 12. Erklärungen. Danke. Dann hat das Wort jetzt der Herr Innenminister. Bitte. In der Folge der Entführung Marion Millers wurde ja eine Vielzahl neuer Theorien über die Pengburn-Morde aufgestellt. Viele davon sind, das werden Sie sicher schon bemerkt haben, lediglich Abwandlungen früherer Theorien. Wir wollen diese Presseerklärung deshalb explizit dazu nutzen, um nochmal deutlich zu machen, dass es sich nach den Erkenntnissen des Innenministeriums bei sämtlichen Erklärungen um haltlose Hirngespinste von sogenannten Hobbypsychologen handelt. Sie können mir glauben, ich habe mich vor 2 Stunden nochmal bei unseren Spezialisten informiert und habe mir versichern lassen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% die Mörder von Pengburn Village auch die Geiselnehmer sind. Es bleibt also nur zu hoffen, dass die entführten Kinder noch am Leben sind. Die Sonderkommission wird deshalb weiterhin alles dafür tun, den Aufenthaltsort der Kinder zu ermitteln. In einer inoffiziellen Stellungnahme der Behörde heißt es jedoch: Wir verweisen auf das Massaker von Jonestown. Es ist zu vermuten, dass die Kinder unter den Einfluss eines der älteren Halbwüchsigen geraten sind. Ein Bandenführer vom Schlage Charles Mansons, der Kraft seiner gestörten Persönlichkeit einen messianischen Bann auf die anderen ausüben konnte. Die Ermordung der Eltern war der Initiationsritus, der zur Mitgliedschaft in diesem derangierten Kult geführt hat. Das Ganze war hilflos und lächerlich. Es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass eines der älteren Kinder ein Anführer war oder Zwang ausgeübt worden ist. Ich bin persönlich der Meinung, dass die Ermordung ihrer Eltern keine spezielle Bedeutung für die Kinder hatte. Ich würde sogar behaupten, dass der Tod der Opfer ohne Bedeutung sein muss, damit ein solches Massaker stattfinden kann. Die Kinder von Pengburn haben ihre Eltern nicht gehasst, als sie getötet haben. Wahrscheinlich haben sie in ihnen nicht mehr gesehen als die letzten Gitterstäbe, die entfernt werden mussten, um in die Freiheit zu gelangen. Ich denke oft an Annabel Reed und Mark Sanger in der Kinderklinik. An ihre ausdruckslosen Gesichter, mit denen sie die Waffen auf uns gerichtet haben. Dieselbe schizophrene Abkopplung von der Wirklichkeit lässt sich bei Mitgliedern der Charles Manson Bande beobachten. Mark Chapman, Lee Harvey Oswald, aber auch bei den Wachen der Konzentrationslager der Nazis. Man empfindet keine Sympathie für Manson und die anderen. Sie alle hatten die freie Wahl. Die Kinder von Pengburn hatten diese Wahl nicht. Sie lebten ein Leben, das ihre Eltern für sie erdacht hatten. Sie waren in einem perfekten Universum gefangen. Ein Teufelskreis lobenswerter, zukunftsorientierter Aktivitäten. Jede Minute wurde auf intelligente Weise zu ihrem Besten verplant. Permanente Zuwendung, permanente Ermutigung, permanente Bestätigung, verdient oder unverdient. Selbst abgründigste Neigungen wurden entschärft und in eine Richtung geschoben, wie bei den Scientologen, durch grenzenlose elterliche Toleranz, Verständnis und unendliche Geduld. Aber die Scientologen sind sowieso nur die Spitze des Kapitalismus. Sprache hat keine Bedeutung, da geht alles nur in eine Richtung. Und der einzige Widerstand ist die Krankheit, das ist der Wahnsinn. Für die Kinder war das tatsächlich ein Wahnsinn. 13. Rekonstruktion. 25. Juni, 5.56 Uhr. Eine Überwachungskamera filmt den Wachmann Edwards auf seinem Weg zum Torhaus. Um 6 Uhr werden er und Officer Baines von den beiden Männern der Tagschicht abgelöst. Als die Kamera Edwards folgt, sieht man den 17-jährigen Jasper Ogilvy, der ihn durch die Jalousie seines Badezimmers beobachtet. 6.09 Uhr. Annabel Reed sieht das von Jasper an sie geschickte Startsignal auf ihrem Computerbildschirm blinken. Alle Tiere sind gleich. Sie bestätigt mit Schneeball und geht ins Bad. Sie stützt sich mit den Handflächen, Beweisstück 98, am Spiegel ab, während sie sich ins Waschbecken übergibt, Beweisstück 99. Anschließend schraubt sie das Aluminiumgitter des Luftschachts über dem Computer ab. Darin befinden sich zwei Remington-Revolver. 6.15 Uhr. Graham Limington hat in seiner Kleidung geschlafen und sitzt bereits wartend vor dem Bildschirm, während seine 14-jährige Schwester Amanda nebenan duscht und den Abfluss mit ihrem Nachthemd, Beweisstück 63, verstopft, damit ihre Eltern das Wasser nicht in den Leitungen rauschen hören. 6.20 Uhr. Roger Sterling, Graham und Amanda Limington stehen in Sichtkontakt mit Jeremy Maxted auf der anderen Seite von The Avenue und ducken sich, damit sie nicht von der Videokamera erfasst werden, die die Häuser im Visier hat. 6.21 Uhr. Die Wachmänner der Tagschicht sind eingetroffen. 6.22 Uhr. Max Sänger gibt Jasper Ogilvie ein Signal. 6.23 Uhr. Jasper unterbricht den Stromkreis der Hausalarmanlage und kann nun das Haus ungehindert verlassen. Hinter der Rosenpergola gräbt er die Schrotflinte aus, die er ins Haus zurückträgt und zwischen den Golfschlägern in seinem Schrank versteckt. 6.35 Uhr. Andrew Zest schleicht am unteren Ende von The Avenue nahe der nördlichen Grenze der Wohnanlage unter den Bäumen entlang. Dann versteckt er sich in einer Rhododendron-Staude und holt die Armbrust aus ihrem Leinenfutteral. 6.48 Uhr. Mark und Jasper legen die Telefon- und Videokabel frei. Jasper führt die Schneidezange in die Grube. Neben ihm bereitet Mark die Sprungfeder in der Falle vor und biegt die Bambusstangen zurecht. 7 Uhr. Graham Limington hat das Repetiergewehr unter den Bodendielen seines Zimmers hervorgeholt. Im Dämmerlicht schneidet er sich an den offenliegenden Nägeln in den Daumen. Beweisstück 42. 7 Uhr. Annabelle und Gail Reed sitzen mit ihren kleinen Remingtons auf ihren Betten und können Jeremy Maxted auf der anderen Seite von The Avenue sehen. Gail hat ihre Waffe zwischen die Beine ihres Teddybärs gelegt. Jeremy liest einen amerikanischen Horrorcomic, den er in die Wohnanlage geschmuggelt hat. 7.05 Uhr. Die ersten Eltern wachen auf. Mrs. Sänger bleibt noch ein paar Minuten in ihrem Bett liegen und spricht Notizen für den Tag in ihr Diktiergerät. Beweisstück 142. 7.29 Uhr. Margaret Winterton nimmt eine Filmbesprechung aus dem Morgenmagazin von Radio 4 auf. 7.45 Uhr bis 8 Uhr. Alle Eltern sind wach und aufgestanden. Ausgenommen die Sterlings, die immer noch unter dem Einfluss des starken Schlafmittels sind, das Roger sich während seines Aufenthalts in der London Clinic aneignen konnte und den beiden am Abend bereits verabreicht hatte. 8.05 Uhr. Drei der Hausangestellten treffen ein. Mrs. West parkt ihren kleinen Honda. Miss Neem und Mrs. Marcia holen Post und Zeitungen bei Officer Turner im Torhaus ab. 8.10 Uhr. Die Kinder warten und richten ihre Aufmerksamkeit auf das Haus der Millers. 8.15 Uhr. Mrs. Miller steigt auf ihr Trainingsrad im Fitnessraum. Sie hört, wie ihr Mann oben im Bad Wasser einlässt. Sie setzt sich auf den gepolsterten Sitz des Trainingsrads. Sie schiebt die Füße in die Pedalgurte und legt die Hände um die Metallgriffe. Sie greift nach unten und schaltet ein. 32 Ampere rasen durch ihren Körper. Fuß- und Handmanschetten halten sie fest. Marion und Robin sehen von der offenen Tür aus dem wild zuckenden Körper ihrer Mutter bei seiner letzten Fahrt stumm zu. 8.18 Uhr. Mr. Miller liegt in der Badewanne und hört ein seltsames Klatschen aus dem Fitnessraum. Als seine Kinder das Bad betreten, fragt er sie nach dem Geräusch. Seine Tochter steckt den Föhn ein, sie streicht den blonden Pony aus der Stirn, geht zur Wanne und betrachtet ihn mit einem seltsam starren Lächeln. 8.21 Uhr. Annabelle Reed kann Marion und ihren Bruder hinter der Scheibe des Arbeitszimmers der Millers winken sehen. Das Signal wird an Mark und Jasper weitergeleitet. 90 Sekunden später sind die Leitungen tot. 47 Langs today, well done, Jeremy. 8.23 Uhr. Officer Turner, den die rauschenden Monitore im Torhaus verblüffen, geht hinaus, um die auf dem Dach montierte Kamera zu untersuchen. Mark Sänger wartet vor der Tür mit einem der Drachen, die er immer zubaut. Turner winkt ihm, dass er ins Büro hineingehen soll. Ein schnappendes Geräusch in Turners Kehle und Brust sind von kräftigen Schraubzwingen zugeschnürt, wie von einer riesigen Gottesanbeterin gepackt. 8.25 Uhr. Mr. und Mrs. Maxted gehen zu ihrem Auto. Sie freuen sich, dass Jeremy den schwarzen Porsche für sie aus der Garage gefahren hat, bevor er frühstücken gegangen ist. Mrs. Maxted fällt auf, dass ihr Sohn eine Zeitschrift vor dem Garagentor verloren hat. Zu ihrer Überraschung handelt es sich um einen amerikanischen Horrorcomic. Sie weist ihren Mann darauf hin. Mr. Maxted steht neben ihr und nickt nachdenklich. Ihren Sohn, der sich auf dem Fahrersitz des Porsches aufrichtet, sehen die beiden nicht. Der Wagen rast auf sie zu. 8.26 Uhr. Officer Burnett geht den Grenzweg entlang Richtung Notruftelefon, als ihn der erste Pfeil aus der Armbrust in den Rücken trifft. Julian und Miriam Reed frühstücken gerade, als ihre Töchter das Esszimmer betreten und sie lächelnd bitten, die Augen zu schließen. Sie sitzen da und werden unmittelbar nacheinander durch Schüsse in den Hinterkopf getötet. 8.27 Uhr. Alexander Garfield schießt seinem Vater mit einer kleinkalibrigen automatischen Pistole in die Brust. Mr. Garfield, der kaum atmen kann, setzt sich auf das Bett und presst die Hand auf das weiße Leinenhemd, durch das Blut quillt. Mr. Garfield schafft es noch bis zum Mercedes. Alexander folgt seinem Vater ins Sonnenlicht hinaus. Zuerst erschießt er den Chauffeur. Dann richtet er seinen Vater durch das Beifahrerfenster. 8.28 Uhr. Mark Sanger ist vom Torhaus nach Hause zurückgekehrt und läuft die Treppe hinauf zu seinem Zimmer. Seine Mutter, vom Lärm des Porsches, der mit dem Garagentor der Maxis kollidierte, verwirrt, folgt ihm besorgt und ist die halbe Treppe hinaufgegangen, als Mark mit der Schrotflinte auf der Balustrade erscheint. 8.29 Uhr. Nachdem sie ihm vertrauensvoll die Haustür geöffnet haben, werden die Wintertons von Jeremy Maxted, der vorgibt, ihren Wagen waschen zu wollen, in ihrer Diele erschossen. 8.30 Uhr. Richard und Carol Sterling merken in ihrem Drogenschlaf nicht, wie ihr Sohn Roger sie mit ihrem Kissen erstickt. Der Hauslehrer Mr. Wentworth wird in der Bibliothek der Limingtons von Amanda erschossen, als er gerade ihre Hausaufgaben korrigiert. Alle Erwachsenen in Pangburn Village sind tot. Nach der bewaffneten Entführung von Marion Miller aus der Kinderklinik an der Great Ormond Street wurden die Kinder nie wieder gesehen. Die Ermittlungen im Fall Pangburn wurden nie abgeschlossen. Die offizielle Version des Innenministeriums lautet bis heute, die Kinder wurden von den Mördern ihrer Eltern entführt. In Pangburn Village dachte ich, kann die Zeit vorwärts oder rückwärts laufen, gleichgültig gegenüber dem Leben und Sterben innerhalb seiner Mauern. Pangburn Village wird für immer bestehen bleiben. Running Wild. Hörspiel nach einer Novelle von James Graham Ballard. Aus dem Englischen von Joachim Körber. Bearbeitung, Komposition, Realisation: Wittmann, Zeitblom. Mit Bernhard Schütz als Dr. Gravel, Karl Kranzkowski als Sergeant Payne sowie Juliane Brötzmann, Konstantin Bühler, Georg Ficht, Susanne Franzmeier, Julia Hartmann, Jean-Paul Muller, Tobias Oertel, Volker Pietsch, Tristan Pütter, Magdalena und Rupert Schnitzler, Julian Janot Steinberg, Jenny Weichert, Boris Wilsdorf und Christian Wittmann. Musik: Jochen Arbeit, Marco Paschke, Zeitblom sowie Boram Lee und Johannes Penetzdorfer. Ton: Boris Wilsdorf. Regieassistenz und Schnitt: Roman Neumann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011.